Wow, wow, ey, der ist voll geil, Alter. Weißt du, was ich jetzt gleich mach? Wow, nee, was denn, Alter? Und ich pack mir die Papes, ich pack mir die Knollen. Danach beginn ich einzurollen, mache die Tüte ziemlich voll, dreh sie so, wie ich sein soll. Stell mir die Mucke erstmal an, zünd ihn an, smoke den Jan, mein Homie ist dran. Gramm für Gramm, rauchen wir dann stundenlang. Und so geht das ab, STPO-Cliff am Block. Die Kids sehen uns sind gleich geschockt, denn wir kiffen den ganzen Tag ziemlich dicht, halten mich und meine Jungs an der Tanke an. Erstmal bei Cliff bedankt, denn er drückt mir ein Bier in die Hand. Und dann gehen wir pöbeln Duisburg-Straßen entlang, nehmen mit behinderten Sprüchen all die Damen empfang. Ändern werde ich mich nicht, denn ein Kiffer bleib ich mein Leben lang. Und ich ficke weiter mit meinen Texten dieses Business-Punk. Zugekifft, hab ich gestern in den Zug gepisst. Und das ist Langeweile, überall Frauen mit langen Beinen. Wegen Drogen will ich an deiner Fotze meinen Schwanz treiben. Denn ich rauch den ganzen Tag, ja, weil ich Pflanzen mag. Frag mich, ob ich bei dir landen darf, dann hast du Schwanz im Arsch. Wegen diesem Pflanzenpark nehm ich diesen Track auf. Wegen Jenna Anna hab ich einen Blackout.